Deutschlandfunk. Milestones. Jazzklassiker. Seit sich der gebürtige Kubaner in die USA abgesetzt hat, gilt Paquito de Rivera als einer der führenden Vertreter des Latin Jazz. Seine Spielfreude und eine ausgeprägte Frohnatur machen ihn zudem zu einem der populärsten Musiker. Aus Anlass von Paquito de Riveras 75. Geburtstag erinnern die Milestones Jazzklassiker an wichtige Stationen seiner beeindruckenden Karriere. From Havana to New York. Dazu herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Carsten Mützelfeld. Thank you. El Maja de Vento, Paquito de Rivera als Saxophon, Diego Urcula Trompete, Chucho Valdés Piano, José Gola Bass, Daphnis Pietro Schlagzeug und Roberto Junior Vizcaíno Perkussion. 2022, nach über 40 Jahren, haben sich die Wege der einstigen Studienfreunde und Kollegen in der legendären kubanischen Band Iraquere von Paquito de Rivera und Chucho Valdés wieder gekreuzt für ein gemeinsames Album mit ihrem sogenannten Reunion Sextet. Schöner Titel dieser lang ersehnten Wiedervereinigung: I Missed You Too. Paquito de Rivera wird am 4. Juni 1948 in Havanna geboren, als Francisco de Jesus Rivera Figueras. I grew up in very close to the Tropicana Cabaret, surrounded by dancers and journalists and photographers and musicians. Paquito wächst unweit des legendären Tropicana auf, eines Revue-Theaters, in dem Stars wie Carmen Miranda, Josephine Baker und Nat King Cole auftreten. Sein Vater nimmt ihn häufig in den Club mit und führt ihn in die faszinierende Welt der Künstler ein. Selbst ein Musiker und Gründer des ersten klassischen Saxophonquartetts auf Kuba gibt er seinem Sohn Instrumentalunterricht. Ihm wird Paquito später eine Komposition widmen, in der er alle vier Saxophone selbst spielt: Huapango. The French school or the saxophone from the Paris Conservatory in 1943. He started his own symphonic, they call it Conjunto Sinfónico de Saxofones. So he never had the ability to improvise, but he loved Ellington and Benny Goodman's orchestra. Als Tito de Rivera dem kleinen Paquito die Aufnahme von Benny Goodmans berühmtem Carnegie Hall Konzert vorspielt, ist es um den Junior geschehen. Wild entschlossen, Jazzmusiker zu werden, beginnt er, alle Themen und Soli Ton für Ton nachzuspielen. Mit 10 tritt Paquito im Nationaltheater auf und studiert bereits 2 Jahre später am Konservatorium in Havanna. Dort trifft er auf den jungen Pianisten Chucho Valdés. Der nimmt 1964 ein Album auf, das bereits einige der zukünftig wichtigsten Jazzmusiker Kubas vereint. Darunter ein 15-jähriger Saxophonist und Klarinettist, Paquito de Rivera. Thank you. Paquito ist auch vom ersten Tag an mit dabei, als Chucho Valdés 1973 eine Art Mini-Big Band gründet, mit messerscharfen Bläsersätzen und einem brodelnden Gemisch aus Jazz, Rock und afrokubanischen Traditionen, Irakere. Para ustedes ya, desde el cine 2312, y en saludo al Onceno Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, la actuación del grupo Los Irakeres. Irakere was a unique phenomenon. In those days, we heard a group called Blood, Sweat and Tears. Irakere war ein einzigartiges Phänomen. Wir hörten damals Blood, Sweat and Tears. Sie klangen wie eine Big Band im Kleinformat. Und da gab es noch Chicago, eine weitere Jazz-Rock-Gruppe. Beide waren ein Teil der Inspiration für Irakere. Genauso wie Dizzy Gillespie, das zweite Miles Davis Quintett oder die Thad Jones Mel Lewis Big Band. Viele dieser Einflüsse bündelten wir in Irakere. Aber wir haben nie mit dieser Euphorie gerechnet, die die Band auslöste. Die Leute sagten nur, was zur Hölle ist das denn? People say, what the hell is that? We'll be right back. Tijuana 1600, die fulminante Band Irakere um Pianist Chucho Valdés mit Paquito de Rivera 1978 beim Newport Jazz Festival. Auf einer Spanien-Tournee von Irakere 1980 setzt sich Paquito de Rivera ab, stellt in der amerikanischen Botschaft einen Asylantrag und geht nach New York. Nach seiner Ankunft im Big Apple nimmt ihn sofort Columbia Records unter Vertrag. Und der Exilkubaner nimmt mehrere Alben mit einer Band auf, deren Name die alte und neue Heimat benennt, das Havana New York Ensemble. We'll be right back. Ein Titel, der nicht nur zwei musikalische Bezugspunkte, sondern auch zwei Stationen seiner Biografie benennt. Havana, New York, ein Stück aus dem 1983 veröffentlichten Album Life at Keystone Corner. Paquito de Riveras langjähriger Weggefährte, der Brasilianer Claudio Roditi, spielte Trompete, Carlos Francetti Piano, Steve Bailey Bass, Ignacio Berroa Schlagzeug und Daniel Ponce Perkussion. Zufall oder eben auch nicht, beim Einbürgerungsprozedere und bei der Suche nach Auftritten hilft ihm der Mann, der in den 40er Jahren die Fusion von Bebop und afro-kubanischer Musik vorangetrieben hatte und Paquitos Mentor werden wird, Dizzy Gillespie. Ende der 80er wird de Rivera Gründungsmitglied von Gillespies United Nation Orchestra und später dessen Leiter. Dizzy was a mentor for me. Yeah. He was a very important person for me, well, also for everybody who loves this music. You know. Ladies and gentlemen, it's my great pleasure now to introduce Mr. Paquito de Rivera. Thank you. 10 Jahre nachdem Paquito de Rivera Kuba verlassen hatte, folgte ihm sein einstiger Kollege aus Irakere-Zeiten, Trompeter Arturo Sandoval. Auch ihn zog es in die USA, auch er fand in Dizzy Gillespie einen Mentor, auch er wurde Mitglied in Dizzys United Nation Orchestra. 1993 lud de Rivera Sandoval für ein Album ein, das in Deutschland aufgenommen wurde, und die kurzfristige Wiedervereinigung der beiden zum Titel erhob, Reunion. Wir hörten sie mit zwei Mini-Versionen der Chucho Valdés-Komposition Mambo Influenciado. Zur Reunion mit eben jenem Chucho Valdés sollte es sehr viel später kommen, anno 2022. Doch bis dahin pflegte Paquito bei Konzerten und auch im Studio immer wieder eine kompositorische Hommage an seinen Freund zu spielen, hier in einer Version aus dem Album Tropicana Nights von 1999, Chucho. Der Vals Criollo aus Venezuela. Paquito de Rivera pflegt nicht nur seine kubanischen Wurzeln, er ist offen für unterschiedlichste Klangsprachen, schreibt kammermusikalische Werke, vereint Klassik und Jazz und ihn interessiert ganz Lateinamerika. Mit dem Caribbean Jazz Project greift er Ausdrucksformen der Karibik auf, spielt argentinische Tangos, Candombes aus Uruguay, Cumbias aus Kolumbien, Walzer aus Venezuela und mit seiner Havana-Rio-Konnexion brasilianisch inspirierte Musik, immer bemüht, exotische Klischees zu demontieren, wie sie einst eine Carmen Miranda verkörperte mit ihrem früchtebeladenen Tutti-Frutti-Hut. The Carmen Miranda Syndrome, yeah. The first time I went to Brazil, I was expecting it because I love Brazilian music. I was expecting every woman to have a pineapple and bananas in their heads, you know? Snow Samba aus dem Album Return to Ipanema. Paquito de Rivera als Saxophon, wieder dabei der brasilianische Trompeter Claudio Roditi, Ralph Moore Tenor, Jay Ashby Posaune, Danilo Perez Piano, Nilson Mata Bass, Porcino Schlagzeug und Rafael Kuth Perkussion. 2022 erhält der vielfache Grammy-Gewinner eine besondere Auszeichnung, den Global Artist Leadership Award. Nicht nur als unermüdlicher Unterstützer lateinamerikanischer Musik, sondern als Botschafter multikultureller Verständigung. Vor 12 Tagen, am 4. Juni, feierte Paquito seinen 75. Geburtstag. Die Milestones klingen aus mit dem Titel, mit dem er bis heute gerne seine Konzerte beschließt: Estamos ahí. In Jazz Live am kommenden Dienstag können Sie das dänisch-deutsche Ulrik Mogensen Quartett hören, aufgezeichnet Ende Februar im Kölner Loft. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Mitzelfeld. Deutschlandfunk, Milestones, Jazzklassiker.